vergehen, nichts passiert. Kein Jägermeister da, das Level hier. In den Falten meines Hirns, in den Ecken meiner Leber. Gib mir neuen Mut, oh Jägermeister, wo bist du in dieser Stunde? Jägermeister, tut mir immer gut, Jägermeister, gib mir neuen Mut, oh Jägermeister, wo bist du in dieser Stunde? Ich weiß, wie es